Radio Bremen 2. Forum der Wissenschaft. Mathematiker, Computererfinder und Agent im Secret Service. Alan M. Turing. Ein Lebensbild, aufgezeichnet von Jörg Röttger. Fest steht, dass er nie eine Zeitung gelesen hat, dass er sich seine Handschuhe selber strickte, dass er fortwährend Koffer, Bücher, Mäntel verlor und dass er, sofern er bei Tisch sein hartnäckiges Schweigen brach, in ein schrilles Gestotter verfiel oder krähend lachte. Seine Augen waren von einem strahlenden, anorganischen Blau, wie aus gemaltem Glas. Zahnräder schnitt er sich selber an einer Drehbank in seinem Kartoffelkeller. Radios und andere Geräte pflegte er mit Bindfäden zu reparieren. Der Geheimdienst schätzte ihn, weil er jeden Code brechen konnte. Wir wissen ferner, dass er sich sorgfältig isoliert hat, dass er Zerlumptes trug, im Zwischendeck reiste, in Absteigen schlief. Offenbar war er darauf bedacht, sich zu löschen. Eines Nachts hat er sich in seinem Landhaus, einer Bruchbude wie in einem Roman von Agatha Christie, aus Versehen vielleicht, mit Cyankali vergiftet. Mit diesen Worten beschreibt Hans Magnus Enzensberger das kurze Leben von Alan Matheson Turing, einem der bedeutendsten englischen Wissenschaftler in diesem Jahrhundert. Turing war Mathematiker und Logiker. Als 23-Jähriger schuf er das theoretische Konzept für eine universale Maschine, die später Computer genannt wurde. Turing war überzeugt, dass man den Elektronengehirnen eines Tages das Denken beibringen kann. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Mathematiker Mitarbeiter des britischen Geheimdienstes und entschlüsselte die Funksprüche der deutschen Wehrmacht, deren Code als unlösbar galt, weshalb die deutsche Chiffriermaschine Enigma, das Rätsel, genannt wurde. Turing war ein Außenseiter und Einzelgänger. Er galt als exzentrisch und schwierig. Nach seinen eigenen Worten war er ein gewöhnlicher englischer homosexueller Atheist. Seine Homosexualität sollte ihm zum Verhängnis werden. 1954, im Alter von noch nicht 42 Jahren, starb Alan Turing, nachdem er einen mit Cyankali gespritzten Apfel gegessen hatte. Douglas Hofstadter, weltberühmter Computer- und Kognitionsforscher, bemerkt: Obwohl heute alles stark darauf hindeutet, dass die als Alan Matheson Turing bekannte Maschine sich aus freiem Willen heraus selbst anhielt, bleibt es für uns ein Enigma, ein Rätsel. Eine unentscheidbare Frage, warum er es letztlich getan hat. Turings Leben hat Dichter und Dramatiker inspiriert. Hans Magnus Enzensberger widmete ihm eine seiner Balladen aus der Geschichte des Fortschritts. Rolf Hochhuth veröffentlichte eine Erzählung mit dem Titel Alan Turing und der englische Dramatiker Hugh Whitemore brachte das Leben des genialen Mathematikers als Theaterstück Breaking the Code auf die Bühne. Damit wurde auch der breiten Öffentlichkeit ein Lebenswerk bekannt gemacht, das lange Jahre so gut wie vergessen war. Dass Alan Turing als Geheimdienstagent entscheidend zum Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland beigetragen hatte, war so geheim, dass es erst Mitte der 70er Jahre, mehr als zwei Jahrzehnte nach seinem Tod, publik wurde. Seine mathematischen Arbeiten waren über den Kreis der engsten Zunft hinaus wenig bekannt. Ihre grundlegende Bedeutung wurde erst viel später erkannt. Erst als die Computer die Gesellschaft zu erobern begannen und künstliche Intelligenz ein Schlagwort wurde, das Aufsehen erregte, entdeckte man auf der Suche nach den Wurzeln den Namen Alan Turing wieder. Ein Name, der für ein Werk steht, dem auch heute noch große Bedeutung zukommt, wie Wolfgang Koi, Informatikprofessor an der Universität Bremen, betont. Er ist sehr aktuell nach wie vor. Erstens hat er uns diese ungeheure Welt der Berechenbarkeit mit anderen zusammen aufgestoßen, wo wir sehen können, dass Rechnen eine maschinelle Tätigkeit ist, aber was für eine Tätigkeit, eine großartige, nicht? In der man enorme Anteile unserer Arbeit formalisieren kann, maschinisieren kann. Das ist die große Bedeutung. Er hat die Welt umgestülpt, wenn man so will. Die Produktion, die Kommunikation bis hin weit in die Kultur hinein haben sich völlig neue Perspektiven ergeben. Und da ist Jürings Verdienst sehr, sehr groß und er hat vieles davon gesehen. Seine Fragestellungen zur künstlichen Intelligenz sind ein Stachel im Fleisch, muss man sagen. Faszinierende Fragen. Nicht unbedingt in der Weise, wie er sie gestellt hat, aber es bleibt natürlich offen. Was heißt denn nun maschinisierbarer Anteil von Arbeit, maschinisierbarer Anteil von Denken, maschinisierbare Anteile oder Wechselspiele in der Kultur? Das sind Fragen, die uns beschäftigen werden. Und Turings Welt ist in dem Sinne eingetreten in den 50 Jahren. Wir erkennen heute seine Bedeutung viel klarer als irgendein Jahrzehnt davor. Erstes Kapitel. On Computable Numbers, die universale Turing-Maschine. Alan Turing wurde als Sohn relativ wohlhabender Eltern am 23. Juni 1912 in Paddington bei London geboren. Zu dieser Zeit machten seine Eltern Heimaturlaub in England. Sein Vater war Beamter im britischen Kolonialdienst, die Familie lebte in Indien. Einige Monate später kehrten die Eltern nach Madras zurück. Alan und sein 4 Jahre älterer Bruder John wurden in eine Pflegefamilie gegeben, da ihr Vater, wie es heißt, die zarte Gesundheit der Söhne nicht in der Hitze des indischen Subkontinents aufs Spiel setzen wollte. Einige Jahre später, als der Vater auf eigenen Wunsch vorzeitig pensioniert wurde, ließen sich die Eltern in Frankreich nieder, sodass ihre Kinder sie nur in den Schulferien besuchen konnten. Als 13-Jähriger wurde Alan in ein Knabeninternat im Westen Englands gesteckt. Sherborne war eine traditionelle englische Public School, in der die Naturwissenschaften wenig galten und die Geisteswissenschaften bevorzugt wurden. Die Internate sollten die Schüler vor allem auf ein Leben in einer Gesellschaft mit krassen sozialen Unterschieden vorbereiten. Sie verstanden sich als eine Art Miniaturnation und stellten Autorität und Gehorsam in den Vordergrund. Es gab eine Altersrangordnung unter den Schülern, wobei die jüngeren Diener der Größeren waren. Es wurde erwartet, dass sie ihre Pflichttaten und ihre persönlichen Wünsche und Interessen hinter denen des Hauses und der Schule zurückstellten. Wie das Leben in derartigen Public Schools aussah, das wurde hierzulande auch durch Filme wie »Der Club der toten Dichter« bekannt. Alan war in fast allen Fächern eine Null. Das Einzige, wofür er sich wirklich interessierte, war Biologie und Mathematik. Leistungssport war ihm ein Greuel. Er war schüchtern, zurückhaltend und hatte keine Freunde. Das lag unter anderem auch daran, dass er keinerlei Interesse für das in England so wichtige korrekte Outfit aufbrachte. Andrew Hodges, dem wir eine brillante und einfühlsame Turing-Biografie verdanken, schreibt: Man nannte ihn schmutzig, wegen seines dunklen, fettigen Teints und seines fortwährenden Ausschlags von Tintenflecken. Füllfedern schienen immer nur zu spritzen, wenn seine ungeschickten Hände in ihre Nähe kamen. Sein Haar, das von Natur aus nach vorne fiel, weigerte sich, in der gewünschten Richtung liegen zu bleiben. Sein Hemd schlüpfte aus der Hose, seine Krawatte aus dem steifen Kragen. Er schien immer noch unfähig herauszufinden, welcher Jackenknopf zu welchem Knopfloch gehörte. Am Freitagnachmittag, bei der Parade des Offizierstrainingskorps, stach er hervor durch seine schiefe Mütze, krummen Schultern und schlecht sitzende Uniform mit Wickelgamaschen wie Lampenschirmen, die sich an seinen Beinen emporwanden. All seine Charakteristika machten ihn leicht zur Zielscheibe des Spotts, besonders seine schüchterne, zögernde und hohe Stimme, die nicht wirklich stotterte, aber zögerte, als warte sie auf einen mühsamen Prozess, durch den seine Gedanken in die Form menschlicher Sprache übersetzt würden. Schließlich gelang es dem 15-jährigen Alan doch noch, die Zuneigung und Freundschaft eines anderen Jungen zu gewinnen. Christopher Morcom war von Mathematik fasziniert wie Alan, der sich neben dem Unterricht schon mit Einsteins Relativitätstheorie beschäftigte und lange Abhandlungen darüber schrieb. Beide stellten einander ihre Lieblingsprobleme und diskutierten leidenschaftlich über Methoden zu deren Lösung. Aber es war nicht nur das fachliche Interesse, sondern die erste sexuelle Spannung. Alan schwärmte für Christopher, er verehrte den Boden, auf dem sein Freund ging, und idealisierte ihn über die Maßen. Neben Christopher erschienen ihm alle anderen mehr als gewöhnlich. Kein Zweifel, es war die erste Liebe. Und Alan sollte sie später als die erste von vielen für andere Vertreter seines eigenen Geschlechts sehen. Aber keine Beziehung kam je an die naive, reine Liebe heran, die er für Christopher Markham empfand. Umso schlimmer traf es ihn, dass diese Beziehung, in der er endlich seine Zurückgezogenheit überwunden hatte, ein jähes und tragisches Ende fand. Sein Freund und Idol starb plötzlich an den Folgen einer Rindertuberkulose, die er sich durch Trinken infizierter Milch zugezogen hatte. Christophers Tod fiel in die Zeit, als Alan sich auf die Aufnahmeprüfung fürs College vorbereitete. Beim zweiten Anlauf erreichte er genügend Punkte, um einen Platz im mathematischen Seminar des hochangesehenen King's College in Cambridge zu erhalten. Die Vortragenden waren weltweite Autoritäten, wie zum Beispiel Godfrey Hardy, der renommierteste britische Mathematiker seiner Zeit. Hardy war ein Vertreter der sogenannten reinen Mathematik, die sich in die abstraktesten Höhen aufschwang. Fragen nach Nützlichkeit oder Anwendung waren den reinen Mathematikern fremd. Sie arbeiteten in jenen Zweigen des Fachgebiets, die nicht nur vom menschlichen Leben, sondern auch von der physikalischen Welt selbst unabhängig sind. Alan Turing trat nun in ein geistiges Land ein, in dem, anders als an der Public School, sozialer Rang, Geld und Politik bedeutungslos waren. Eine Welt, über die David Hilbert, die überragende mathematische Persönlichkeit der vergangenen Jahrzehnte, formuliert hatte: Die Mathematik kennt keine Rassen. Für die Mathematik ist die gesamte Kulturwelt ein einziges Land. Von diesem Land erhoffte sich Alan Turing viel. Die reine Mathematik war für ihn wie ein Schutzwall gegen die Enttäuschungen der Welt. Was er an diesem Punkt am meisten brauchte, war ein fester Halt an der Exaktheit, an der intellektuellen Präzision, an etwas, das absolut richtig war. In der akademischen Welt der Mathematik brüteten damals die klügsten Köpfe über ein Programm, das David Hilbert der Zunft gestellt hatte. Es sollte demonstriert werden, dass es möglich wäre, sämtliche gültigen Prinzipien mathematischer Beweisführung in einem einzigen System einzufangen. Das war keineswegs selbstverständlich, denn Bertrand Russell und Alfred North Whitehead hatten in ihrem gewichtigen philosophischen Werk Principia Mathematica gezeigt, dass es bestimmte Widersprüche gibt, wenn man die gesamte Mathematik aus der elementaren Logik abzuleiten versucht. Hilbert hatte 1928 ein System formuliert, mit dem bewiesen werden sollte, dass die Mathematik vollständig, widerspruchsfrei und entscheidbar sei. Der berühmte Göttinger Professor war überzeugt, dass dies möglich wäre. Aber es sollte kaum 3 Jahre dauern, bis ein junger österreichischer Mathematiker, Kurt Gödel, das ehrgeizige Projekt aus den Angeln hob. Gödel konnte beweisen, dass es zahlentheoretische Aussagen gab, die weder bewiesen noch widerlegt werden konnten. Seine geniale Idee bestand darin, dass er ein Verfahren fand, die Arithmetik so zu verschlüsseln, dass sie auf sich selbst Bezug nehmen konnte. Dadurch waren logisch zulässige, aber paradoxe Aussagen von der Art möglich, wie sie schon den alten Griechen Kopfzerbrechen gemacht haben. Die Aussage »Ich lüge« ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn sie wahr ist, dann ist sie falsch. Dies bedeutete, dass Hilberts Forderungen nach Vollständigkeit und Beweisbarkeit nicht mehr zu halten waren. Gödel hatte die ersten beiden Fragen des Hilbert-Programms erledigt. Andrew Hodges schreibt: Für diejenigen, die in der Mathematik etwas absolut Perfektes und Unanfechtbares zu finden hofften, war es verheerend. Es bedeutete, dass völlig neue Fragen auftauchten. Die dritte von Hilberts Fragen blieb allerdings noch unbeantwortet. Gödels Resultate schlossen nicht aus, dass es ein Verfahren zur Unterscheidung der beweisbaren von den nicht beweisbaren Aussagen geben konnte. Vielleicht war es möglich, die recht eigenartigen Gödelschen Behauptungen irgendwie gesondert zu behandeln. Gab es eine wohldefinierte Methode oder ein mechanisches Verfahren, das auf eine mathematische Behauptung angewendet werden konnte und die Antwort auf die Frage nach deren Beweisbarkeit lieferte? Das war die Frage, an der zu arbeiten sich Turing entschloss. Inzwischen hatte er ein Stipendium erhalten und sich einigermaßen in der neuen Umgebung eingelebt. Wie an jedem College gab es auch in Cambridge Clubs und Diskutierzirkel, und ein Student gehörte gewöhnlich in eines der beiden großen Lager der Ästheten oder der Athleten. Nur Turing nicht. Er war zu linkisch und zu ungeschliffen, um für einen der gemütlichen Zirkel zu taugen, in denen die Studenten bei viel heißer Schokolade bis in die Nacht Theaterstücke lasen oder Schriften über Ethik und Kultur diskutierten. Alan blieb lieber für sich und versuchte einer Geige Töne zu entlocken, die er auf einem Straßenmarkt erstanden hatte. Diese Geige sollte zu den wenigen Dingen gehören, die ihn sein ganzes Leben lang begleiteten. Turing hatte sich angewöhnt, an den Nachmittagen lange Strecken zu laufen, entlang des Flusses zum Beispiel oder bis ins Nachbardorf. Später erzählte er, wie er auf einer Wiese liegend die entscheidende Idee zur Lösung von Hilberts dritter Frage hatte. Leute wie Hardy hatten immer wieder von mechanischen Regeln für die Mathematik gesprochen. Nun ging Alan auf eine seltsam naive Weise an das Problem heran, ohne sich von der Kompliziertheit der Mathematik beeindrucken zu lassen. Er begann bei den einfachsten Anfängen und versuchte sich eine Maschine vorzustellen, die Hilberts Frage nach der Beweisbarkeit jeder ihr vorgelegten mathematischen Behauptung entscheiden konnte. Natürlich gab es längst Maschinen zur Manipulation von Symbolen, zum Beispiel die Schreibmaschine. Von ihr konnte man im Voraus genau beschreiben, wie sie sich verhalten würde. Es gab eine endliche Anzahl von Buchstaben und Ziffern und zwei verschiedene Zustände oder Konfigurationen, nämlich die für Groß- und Kleinschreibung. Von dieser Vorstellung ausgehend abstrahierte Turing weiter und versuchte, sich die allgemeinste Form einer derartigen Apparatur vorzustellen. Was er sich ausdachte, war genial einfach. Seine Maschine sollte nur auf einer einzigen Zeile auf einem Papierband schreiben. Ihr Druckkopf würde nur um jeweils ein Feld nach rechts oder links rücken und könnte dabei ein Zeichen entweder lesen, schreiben oder löschen. Das war alles. Aus diesem wundersam einfachen Konzept ergaben sich aber weitreichende Konsequenzen, betont Wolfgang Keul. Was Turing wirklich getan hat, ist, dass er sagt, wenn gerechnet wird, und zwar, wenn im Kalkül gerechnet wird, wenn also Regeln vorgegeben sind, wie überhaupt gerechnet werden kann, dann können wir das auch mit einer Maschine machen. Und diese Art Tätigkeit, sagt er, diese Tätigkeit besteht aus sehr einfachen Operationen. Ich kann nämlich etwas aufschreiben, einen Buchstaben, ich kann ihn wieder löschen, vielleicht radieren. Ich kann rechts neben ihm weiterschreiben und ich kann irgendwelche Schlüsse ziehen aus dem, was ich schon geschrieben habe. Kann die zum Beispiel zusammenzählen, die Zahlen, die ich schon habe. Das ist alles, was er entdeckt. Und er sagt, diese einfachen Operationen genügen aber vollständig, um die ganze numerische Berechnung der Mathematik zu erschlagen. Alles, was wir da an faktischer Tätigkeit haben, das Algorithmische, wie das heute genannt wird, das Algorithmische kann man vollständig beschreiben in den Begriffen der Turing-Maschine. Die Turing-Maschine ist heute der grundlegende Begriff der Berechenbarkeit. Alan sah, dass diese einfachen Operationen in Form einer endlichen Verhaltenstabelle aufgeschrieben werden konnten. Für jede genau beschreibbare Aufgabe konnte es eine derartige Tabelle geben. Sie würde die Maschine vollständig in dem Sinn definieren, dass die Tabelle die gesamte entscheidende Information über sie enthielte, ob sie nun konstruiert würde oder nicht. Verschiedene Tabellen würden verschiedene Maschinen definieren. Von einem abstrakten Blickwinkel aus betrachtet, war die Tabelle die Maschine. Und nun wandte Turing denselben Trick an, den schon Gödel benutzt hatte. Er zeigte, dass diese Tabellen mit ganzen Zahlen zu verschlüsseln waren und nannte sie Beschreibungszahlen. Diese Idee machte das Konzept der einzelnen Expertenmaschinen obsolet. Denn nun konnte eine einzige universale Maschine jede beliebige andere imitieren, indem sie deren Beschreibungszahl las, entschlüsselte und nach deren Verhaltenstabelle arbeitete. Das war die Trennung von Software und Hardware. Das war die Entdeckung des Computers. Die Turing-Maschine ist eine Hardware, die sehr, sehr einfach ist. Sie ist in der Lage, ein Programm zu lesen und dieses Programm schrittweise auszuführen. Dieses schrittweise Ausführen ist das, was der Computer genauso macht. Der Kern des Computers besteht darin, dass er im Speicher ein binäres Wort, ein Wort aus Nullen und Einsen, liest und dieses Wort ausführt, interpretiert, indem er in einer Tabelle sozusagen nachguckt und genau das umsetzt, was da steht. Das ist unglaublich einfach. Und dieser einfache Auswertungsmechanismus, ein Interpreter, ist der Kern jedes Computers. Fast nebenbei erledigte Turing mit seinem grundlegenden Konzept auch noch die offengebliebene Hilbert-Frage. Er machte den listigen Vorschlag, einer universalen Maschine ihre eigene Beschreibungsnummer einzugeben. Dieser Vorgang würde sie sofort in eine schwindelerregende Schleife schicken und, wie man heute sagt, zum Absturz bringen. Als er im Jahr 1936 seine Arbeit unter dem Titel »On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem« zur Veröffentlichung einreichte, hatte Turing dem ehrgeizigen Hilbert-Programm den endgültigen Todesstoß versetzt. Zweites Kapitel. Aktion Ultra. Die Entschlüsselung der Enigma. »1938 kehrte Alan Turing nach einem zweijährigen Studienaufenthalt aus den USA nach England zurück. In Princeton war er in der erlauchten Gegenwart von Geistern wie Albert Einstein, Kurt Gödel oder Alonzo Church gewandelt. Dennoch konnte er sich nicht mit dem amerikanischen Way of Life anfreunden und schlug sogar eine Assistentenstelle bei John von Neumann aus, der damals schon zu den bedeutendsten Mathematikern der Welt zählte. Für England sollte die Rückkehr des Mathematikgenies ein Segen werden«, was ein ranghoher Geheimdienstmitarbeiter später so ausdrückte. Ich behaupte nicht, dass wir durch Turings Beitrag den Krieg gewonnen haben, aber ich wage zu behaupten, dass wir ihn, vielleicht ohne ihn, verloren hätten. Unmittelbar nach seiner Rückkehr wurde Alan Turing für die Government Code and Cipher School rekrutiert, eine Unterabteilung des britischen Geheimdienstes MI6, die auf Entschlüsselungs- und Verschlüsselungsaufgaben spezialisiert war. Der Feind Nummer 1 dieser Geheimdienstabteilung war ein in Deutschland hergestelltes mechanisches Ungetüm namens Enigma, altgriechisch to Enigma, das Rätsel. Die Basis Enigma war seit langem bekannt. Sie bestand aus 3 elektrisch betriebenen Rotoren mit je 26 Buchstaben. Wurde ein Zeichen eingegeben, drehten sich die Rotoren weiter, bis ein anderes Zeichen ausgegeben wurde. Daraus ergaben sich zunächst 26 hoch 3, also 17.576 Buchstabenkombinationen. Eine Zahl, die einen professionellen Kryptoanalytiker, wie die Entschlüsselungsexperten genannt wurden, keineswegs erschüttern konnte. Die militärische Version der Enigma wurde allerdings verbessert und sie war es, die die britischen Spezialisten zur Verzweiflung brachte. Die Zahl der Rotoren wurde verdoppelt. Außerdem konnten sie entfernt und in jeder beliebigen Ordnung wieder eingesetzt werden. Dazu kam ein Steckfeld mit 26 Kabeln, wie auf einem damaligen Telefonschaltbrett. Es bewirkte, dass automatisch eine weitere Vertauschung der Buchstaben erfolgte, sowohl am Eingang als auch am Ausgang der Rotoren. All dies erhöhte die Zahl der denkbaren Kombinationen ins Astronomische. Wollte man die möglichen Stellungen der Maschine quantifizieren, so erhielt man eine 27-stellige Zahl. Das war der Grund, warum die Enigma ihren Namen verdiente. Als ein Krieg mit Deutschland immer wahrscheinlicher wurde, schlug die Chiffreabteilung des Geheimdienstes ihr Hauptquartier in Bletchley Park auf, nördlich von London in der Mitte zwischen Oxford und Cambridge gelegen, sozusagen genau im intellektuellen Zentrum Englands, wie die Mitarbeiter scherzten. Einer von ihnen fiel durch Verhaltensweisen auf, die selbst die an Exzentrität gewöhnten Briten erstaunten. Er fuhr nämlich mitten im Sommer mit einer um den Kopf geschnallten Gasmaske auf dem Fahrrad durch die Felder. An seinen Gürtel hatte er einen Wecker geschnallt, um nicht zu spät zur Arbeit zu kommen. In regelmäßigen Abständen hielt er an, um etwas am Tretmechanismus des Fahrrads zu manipulieren. Natürlich war es Alan Turing, der sich mit der Gasmaske gegen umherfliegende Pollen schützen wollte, denn er litt an Heuschnupfen. Wie er aussah, war ihm egal. Er lebte, durchaus weltfremd, in der abstrakten Welt der Mathematik. Sein Fahrrad war ein Spezialfall. Es konnte nur von ihm selbst benutzt werden. Alan hatte beobachtet, dass eine verbogene Speiche nach einer bestimmten Zahl von Umdrehungen ein bestimmtes Kettenglied berührte. Er zählte deshalb beim Fahren mit und konnte so immer rechtzeitig, bevor die Kette heraussprang, das Problem beheben. Turing hatte gleichsam einen Fehler im Mechanismus seines Fahrrades dechiffriert. Etwas Ähnliches, nur unvergleichlich schwieriger, stand ihm mit der Enigma bevor. Um einen von der Rätselmaschine verschlüsselten Funkspruch zu dechiffrieren, musste der Empfänger seine eigene Enigma-Maschine auf die gleiche Art und Weise wie der Sender einstellen. Also die Rotoren in die richtige Ausgangsposition bringen und die Kabel des Steckfeldes entsprechend verbinden. Es genügte nicht, im Besitz der Maschine zu sein, um die Botschaften entschlüsseln zu können. Vielmehr musste man ihren internen Status, ihre logische Konfiguration kennen. Wie diese Konfiguration aussah, das wurde dem Empfänger jeweils am Anfang einer Nachricht mitgeteilt, und zwar wiederum verschlüsselt. Diese Mischung von Instruktionen und Daten erinnerte an Turings theoretisches Konzept einer Universalmaschine, die zuerst die Beschreibungszahl in eine Instruktion dechiffrierte und dann die Instruktion selbst anwendete. In der Tat kann jedes beliebige Chiffriersystem als Turing-Maschine angesehen werden, als ein Gesamtkomplex von Regeln, nach denen Buchstaben und Zahlen substituiert werden, und als die Beschreibung dessen, wie die Chiffriermethode selbst gefunden, angewendet und mitgeteilt wird. Die Herausforderung für Alan Turing und seine Kollegen bestand nun darin, die Enigma mit einer noch intelligenteren Maschine zu schlagen. Dabei konnte er sich auf weitreichende Vorarbeiten des polnischen Geheimdienstes stützen. Diesem war es schon 1932 gelungen, unbemerkt an eine fabrikneue Enigma-Maschine heranzukommen. In mühsamer, jahrelanger Arbeit war es den polnischen Kryptoanalytikern gelungen, den Code der ursprünglichen dreirotorigen Enigma zu entschlüsseln. Gegen die verbesserte militärische Enigma, die seit 1938 von den Nazis verwendet wurde, hatten sie allerdings keine Chance. Auf dem, was die Polen entdeckt hatten, konnte Turing jedoch aufbauen. Er und seine Kollegen mussten sich auf jeden kleinsten Anhaltspunkt stützen. So zum Beispiel, dass es bestimmte Worte gab, die in den Funksprüchen häufig auftauchten, wie etwa Befehl, General, Kommando etc. Kurz gesagt, Turing entwarf eine Maschine, die ausgehend von solchen wahrscheinlichen Worten systematisch Hypothesen überprüfte und nach Übereinstimmungen oder Widersprüchen suchte. Auf diese Weise mussten nicht alle möglichen Kombinationen durchprobiert werden. Eine Aufgabe, die auch maschinell nicht zu lösen gewesen wäre, sondern es konnten von vornherein unzählige mögliche Rotorstellungen eliminiert werden. Tatsächlich gelang es nach 2 Jahren harter Arbeit mit vielen Fehlschlägen, im Jahr 1940 einige Funksprüche zu entschlüsseln. Auf dem Weg zum Erfolg war ihnen auch das Glück zu Hilfe gekommen. So konnte ein deutsches U-Boot aufgebracht und eine Enigma-Maschine samt Instruktionsbuch für Einstellungen erbeutet werden. Diese waren zwar unvollständig, aber gelegentlich kam es vor, dass die Deutschen bei der Benutzung ihrer Maschine Fehler machten, die den erfahrenen englischen Kryptoanalytikern weiterhalfen. Als die ersten Funksprüche dechiffriert werden konnten, war die Verblüffung jedoch groß. Die deutsche Luftwaffe sendete hauptsächlich Kinderreime zu Übungszwecken. Die Luftschlacht um England stand noch bevor. Zu Wasser war der Krieg dagegen heftig entbrannt. Zwar besaß die Royal Navy die größte Flotte der Welt, doch hatte sie gründlich darin versagt zu erkennen, dass Seestreitkräfte nicht nur von Kanonen und Torpedos abhängen, sondern von Information. Heute ist bekannt, dass die damalige Führung der britischen Marine in einem unorganisierten, fast desolaten Zustand war. Ihre Admiräle hatten keinerlei ausreichende Kenntnisse über die jeweilige Position der britischen Handelsschiffe, noch über die der eigenen Kriegsschiffe. Der Oberbefehlshaber der Home Fleet beklagte sich damals, dass es höchst ärgerlich ist, dass der Feind immer schon weiß, wo unsere Schiffe sind. Während wir im Allgemeinen erfahren, wo seine Hauptstreitkräfte sind, wenn sie eines oder mehrere unserer Schiffe versenken. Zunächst konnten die abgefangenen Funksprüche in Bletchley Park erst nach einigen Wochen dechiffriert werden. Natürlich viel zu spät. Militärisch waren sie dann längst bedeutungslos. In der Zwischenzeit versenkten die deutschen U-Boote fast täglich englische Schiffe. Turing und seine Leute arbeiteten fieberhaft an Verbesserungen ihrer Maschinen, die nun in Serie hergestellt wurden. Denn jeden Tag wurden tausende deutscher Funksprüche abgefangen. Die Arbeitsmöglichkeiten waren, was Personal und Räumlichkeiten betraf, völlig unzureichend. 1941 wandte sich Turing in einem Brief direkt an Churchill mit der Bitte um Abhilfe. Der Premierminister hatte Bletchley Park kurz zuvor besucht und den Mitarbeitern höchste Anerkennung gezollt. Auch Churchill erkannte die entscheidende Rolle der Informationen für die Kriegsführung. Auf Turings Brief reagierte er sofort mit einem knappen Befehl an seinen ersten Stabsoffizier. Stellen Sie sicher, dass Sie mit extremer Dringlichkeit alles bekommen, was Sie wollen, und melden Sie mir, dass dies getan worden ist. Etwa zur gleichen Zeit wagte Alan den Versuch, ein den üblichen gesellschaftlichen Normen entsprechendes Leben zu beginnen. Seiner Baracke war eine junge, hochbegabte Mathematikstudentin Joan Clark zugeteilt worden, mit der er sich gut verstand. Nachdem sie ein paar Mal miteinander ins Kino gegangen waren und einige Ausflüge unternommen hatten, machte Alan ihr einen Heiratsantrag, den sie gerne annahm. Hatte er ihr zwar eingestanden, dass er homosexuelle Neigungen habe, mit dieser Formulierung war er jedoch ein wenig hinter der Wirklichkeit zurückgeblieben, die sich auch auf ganz konkrete homosexuelle Handlungen bezog, zu denen er zwar selten, aber doch immer wieder Gelegenheit fand. Dies führte ihn in offenbar unlösbare Konflikte. Nach einem Sommer und einer gemeinsamen Urlaubswoche in Wales löste er die Verlobung auf. Mittlerweile war es gelungen, Funksprüche innerhalb von wenigen Tagen, dann sogar innerhalb weniger Stunden zu entschlüsseln. Bletchley Park wuchs zu einem gigantischen Unternehmen heran, in dem 10.000 Bedienstete unzählige Maschinen mit den deutschen Chiffren fütterten. Nun konnte das britische Oberkommando in Echtzeit darüber informiert werden, was die Deutschen vorhatten. Plötzlich erhöhte sich die Zahl der englischen Schiffe, die den deutschen U-Booten entkamen, dramatisch. Auch auf den anderen Kriegsschauplätzen wendete sich das Blatt zugunsten der Alliierten. Eigentlich hätte dies den Deutschen unzweifelhaft zeigen müssen, dass ihr Code geknackt worden war. Aber sie waren so von der Unbezwingbarkeit ihrer Enigma überzeugt, dass sie lieber die Suche nach Spionen verstärkten, als an ihrer Chiffriermaschine zu zweifeln. Trotzdem gab es gelegentlich kleine Änderungen an den Maschinen, die in Bletchley Park sofort verzweifeltes Suchen nach neuen Theorien auslösten. Aber letztlich gelang es Turings Mannschaft immer wieder, das Rätsel der Enigma rechtzeitig zu besiegen. Erst 1974 wurde bekannt, dass es die Aktion Ultra gegeben hatte. Ultra stand für ultrageheim. Colonel Frederick Winterbotham, der als einer der obersten Geheimdienstoffiziere die Aufgabe hatte, die entschlüsselten Funksprüche direkt an Churchill weiterzuleiten, bekam damals die Erlaubnis, über die Aufgaben von Bletchley Park zu berichten. In Winterbothams Buch, von dem der Spiegel resümierte, die Geschichtsschreibung muss revidiert werden, taucht der Name Alan Turing kein einziges Mal auf. Drittes Kapitel: Der Trotzki der Computerrevolution. Während des Krieges hatte Turing wichtige Erfahrungen mit elektronischen Maschinen gemacht. Sie waren alle sehr leistungsfähig, aber nur für sehr spezialisierte Aufgaben geeignet, nämlich einen Code zu dechiffrieren. Nun wollte Alan das in die Tat umsetzen, was ihm seit seiner grundlegenden Arbeit on Computable Numbers vorschwebte: eine universale Maschine bauen. Die Gelegenheit dazu sollte er am National Physical Laboratory in Teddington bei London bekommen. Jedenfalls schien es so. Der Leiter der noch jungen mathematischen Abteilung hatte ihn für ein Projekt gewonnen, das den etwas sperrigen Titel »Entwicklung einer für schnelles Rechnen geeigneten elektronischen Zählapparatur« trug. Mehr als schnelles Rechnen interessierte Alan jedoch die Frage, wie das menschliche Gehirn funktionierte. Ähnlich wie die Zustände einer Turing-Maschine durch eine endliche Tabelle angegeben werden konnten, müsste es auch möglich sein, Denkzustände zu beschreiben. So lautete seine Überlegung. Was immer ein Gehirn vermochte, leistete es aufgrund seiner Struktur als logisches System und nicht, weil es sich im Kopf einer Person befand oder aufgrund seiner biologischen Beschaffenheit. Nur das logische Muster der Zustände des Gehirns konnte deshalb von Belang sein, so seine These. Die Maschine, die er entwickeln wollte, hatte deshalb auch nichts mit irgendeiner Art von Nachbau des menschlichen Gehirns zu tun. Sie sollte aber in der Lage sein, Input, also Signale der unterschiedlichsten Art, aufzunehmen, zu speichern, weiterzuverarbeiten und als Output wieder zur Verfügung zu stellen. Was auch immer ein Gehirn tat, es konnte im Prinzip als Programm verschlüsselt werden. Das war seine Vision. Deshalb ging er nun daran, wie er unbekümmert formulierte, ein Gehirn zu bauen. Damit war er nicht allein. Zur gleichen Zeit hatten sich auch Teams in anderen Ländern längst daran gemacht, die ersten digitalen Rechner zu entwickeln. Konrad Zuse hatte in Deutschland schon 1941 die erste programmgesteuerte Rechenmaschine der Welt hergestellt. Sie arbeitete allerdings noch nicht elektronisch, sondern mit elektromagnetischen Relaisschaltungen. In den USA wurden gigantische elektronische Rechner geplant, so zum Beispiel der mit 19.000 Röhren bestückte ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. All diese Maschinen unterschieden sich bedeutend voneinander. Gemeinsam war ihnen jedoch die Idee, Daten und Programme zu trennen, so wie es Turing schon 1936 vorgeschlagen hatte. Aber während im Nachkriegsdeutschland an Computerentwicklung nicht mehr zu denken war und die Amerikaner mit Massen an Material und Geld ihre Projekte vorantrieben, wurde die Realisierung von Turings Elektronengehirn von immer neuen Schwierigkeiten verzögert. Gleichzeitig bekam er Konkurrenz im eigenen Land. Andere Forschergruppen nahmen weniger anspruchsvolle Computerentwicklungen in Angriff. Turing war brillant in seinen Ideen, aber ungeschickt in seinem sozialen Verhalten. Wenn ihn ein Gespräch mit Kollegen nicht mehr interessierte, verließ er ohne ein Wort einfach den Raum. Es gab wenig, worüber man mit ihm reden konnte. Politik interessierte ihn nicht. Smalltalk war ihm zuwider. So schaffte er es nicht, das nötige Management für die Verwirklichung seiner Ideen auf die Beine zu stellen. Seine Art, weitreichende philosophische Fragestellungen über das Denken mit naheliegenden technischen Zielen zu verquicken, irritierte die Ingenieure. Es gab immer neue Schwierigkeiten. Vor allem war die Suche nach einem geeigneten Speichermedium noch nicht befriedigend gelöst. Elektronenröhren hätten zwar eine schnelle Zugriffszeit ermöglicht, waren aber astronomisch teuer, was Allen in seiner schrulligen Art in einem Projektpapier ganz trocken formulierte. Die Speicherung eines einzigen Romans würde viele Millionen Pfund kosten. Es lag also weniger an seinen Ideen als an den fehlenden technischen Möglichkeiten zu ihrer Umsetzung. Zu dieser Zeit wurde gerade erst der Transistor erfunden. Vom Mikroprozessor war man noch weit entfernt. Die Schwierigkeiten führten schließlich dazu, dass Allens Ideen von seinen Vorgesetzten immer mehr beschnitten wurden. Schließlich wurde im Jahr 1949 an der Universität von Manchester zwar ein britischer Computer hergestellt, der aber nicht mehr viel mit dem Konzept zu tun hatte, für das Turing sich ausgesprochen hatte. Andere ernteten die Lorbeeren für Ideen, die Alan Turing zuerst gehabt hatte. Turing war ausgebotet worden. Er war, wie sein Biograf Andrew Hodges schreibt, eine Unperson geworden, ein Trotzki der Computerrevolution. Viertes Kapitel. Können Maschinen denken? Der Turing-Test. Noch sind sie unsere Knechte. Noch führen sie aus, was wir ihnen vorschreiben. Dumm, stur, emsig. Aber schon sind die Resultate, die sie liefern, nicht mehr zu kontrollieren, nur durch ihresgleichen. Doch bald werden sie weiter rechnen, ohne uns Formeln finden, die nicht mehr zu interpretieren sind, bis sie endlich Gott erkennen, ohne ihn zu verstehen, schuld- und erbarmungslos, straf- und rostfrei, gefallene Engel. So formulierte Friedrich Dürrenmatt das Unbehagen, das viele Menschen bei der Vorstellung überfällt, dass es denkende Maschinen geben könnte. Das war auch Ende der 40er Jahre nicht anders. Da machte mit Norbert Wieners Buch Kybernetik ein neues Schlagwort die Runde, das man nicht verstand. Es ging um eine Beschreibung der Welt, in der es eher auf Information und Logik ankam, als auf Energie oder materielle Beschaffenheit. Gleichzeitig gab es erste Elektronenrechner, aber die wurden für die Entwicklung von Wasserstoffbomben benutzt. Das ganze Thema war unheimlich. Und dann gab es diesen exzentrischen britischen Mathematiker, der nicht müde wurde, das baldige Kommen von denkenden Maschinen zu propagieren. Er brachte es fertig, die Öffentlichkeit und nicht wenige seiner Fachkollegen mit Äußerungen in der Presse zu schockieren, die einmal sogar einen Protest der katholischen Kirche hervorriefen. Turing sagte gerne Dinge wie: Eines Tages werden Damen ihre Computer zum Spazierengehen in den Park mitnehmen und einander erzählen, mein kleiner Computer sagte heute Morgen wieder so etwas Lustiges. Oder wenn er gefragt wurde, wie man einen Computer dazu bringt, etwas Überraschendes zu sagen, antwortete er, lassen Sie einen Bischof mit ihm sprechen. Wolfgang Keu meint dazu, es war auch sehr viel Ironie bei dem Ganzen. Man muss sehen, Turing hat während des Krieges im Geheimdienst gearbeitet, in einer militärischen Organisation, in der letzten Endes die Herkunft doch noch wichtiger war als irgendein Können. Er hatte zwar direkten Zugang zu Churchill, schriftlich, und auf seine Anregungen hin hat Churchill Bletchley Park erweitert. Nicht? Man muss das sehen, die Rolle von Turing war wahrscheinlich sehr viel größer, als wir es selbst heute wissen. Aber er hat gesellschaftlich eine absolut unbedeutende Rolle in dieser Zeit gespielt. Über ihn waren Nullen und er wusste, dass es Nullen sind. Und er war die Eins sozusagen, die dagegen stand. Und deswegen muss man viele seiner kleinen, boshaften Bemerkungen, Rundfunkinterviews, kleine Aufsätze über die Intelligenz auch als eine Verspottung der englischen Gesellschaft sehen, in der er gesagt hat, na seht ihr, also so einfach ist das, eine Maschine könnte euch alle ersetzen. Dieses System hier wäre maschinisierbar und ihr würdet es nicht mal merken. Und doch war nicht nur Ironie im Spiel. Turing war überzeugt, dass es eines Tages denkende Maschinen geben wird. Seine Ansichten dazu veröffentlichte er im Jahr 1950 in einem berühmt gewordenen Aufsatz in der Philosophiezeitschrift Mind unter dem Titel Computing Machinery and Intelligence. Seine Thesen sind seitdem immer wieder in unzähligen Schriften zitiert worden, die sich mit dem Forschungsgebiet künstliche Intelligenz befassen. In dieser Schrift stellt Turing die Frage, können Maschinen denken? Und macht einen listigen Vorschlag. Da diese Frage emotional so sehr belastet sei, solle stattdessen eine andere, eng mit ihr verwandte Frage an ihre Stelle treten. Turing schreibt, die neue Form des Problems lässt sich als Spiel beschreiben, das wir Imitationsspiel nennen wollen. Wir betrachten drei Spieler. Einen Mann, A, eine Frau, B, und einen Fragesteller, C. Der Fragesteller sei allein in einem Raum. Das Ziel des Fragestellers ist es, zu entscheiden, welche der beiden anderen Personen der Mann bzw. die Frau ist. Die Antworten der Mitspieler sollten schriftlich gegeben werden, zum Beispiel über einen Fernschreiber, damit nicht die Stimme zur Identifikation führen könnte. Dem Mann sollte es erlaubt sein, den Fragesteller durch falsche Antworten zu irritieren, und die Frau sollte versuchen, ihn zu überzeugen, sodass beide in gleicher Weise etwa betonen würden, ich bin die Frau, hören Sie nicht auf ihn. Der springende Punkt an Turings Spiel, das später meistens der Turing-Test genannt wurde, war, dass eine erfolgreiche Imitation der Antworten einer Frau durch einen Mann nichts beweisen würde. Das Geschlecht ist von Fakten abhängig und lässt sich nicht auf irgendwelche Symbolsequenzen reduzieren. Im Gegensatz dazu, so Turings These, lässt sich aber intelligentes Verhalten durchaus nachbilden. Deshalb stellte er die Frage, was passiert, wenn ein digitaler Computer die Rolle von Person A in dem Spiel übernimmt? Wird der Fragesteller sich in diesem Fall ebenso oft falsch entscheiden wie dann, wenn das Spiel von einem Mann und einer Frau gespielt wird? Diese Fragen treten an die Stelle unserer ursprünglichen. Können Maschinen denken? Nun ging es also darum herauszufinden, welcher der beiden anderen Spielpartner die Maschine und welcher der Mensch war. Turing prophezeite, meiner Meinung nach wird es in circa 50 Jahren möglich sein, Rechenmaschinen zu programmieren, die das Imitationsspiel so vollendet spielen, dass die Chancen, nach einer 5-minütigen Fragezeit die richtige Identifizierung herauszufinden, für einen durchschnittlichen Fragesteller nicht höher als 70% stehen. Wenn ein Computer in der Lage wäre, das Imitationsspiel zu bestehen, wenn er aufgrund seiner schriftlichen Antworten nicht von einem menschlichen Spieler zu unterscheiden wäre, dann müsste man nach den Regeln des Fair Play zugeben, dass er denkt. So brachte Turing seine Überlegung auf den Punkt. Um dies zu unterstreichen, nahm er 9 der gängigen Einwände gegen die Vorstellung von denkenden Maschinen vorweg und versuchte sie zu entkräften. Dazu gehörten etwa der theologische Einwand, nur Menschen hätten eine unsterbliche Seele und nur sie könnten deshalb denken. Oder das Argument, dass Maschinen immer nur genau das tun können, wofür sie programmiert sind und nichts anderes. Zu den stärksten Einwänden gegen eine künstliche Intelligenz zählt die Tatsache, dass menschliches Denken von Gefühlen begleitet wird. Turing greift auch diese Frage auf und zitiert den englischen Gehirnchirurgen Jefferson, der ein Jahr zuvor in einer Rede vor der akademischen Welt betont hatte, erst wenn eine Maschine dichten oder komponieren kann, und zwar aus Gedanken oder Gefühlen heraus, das heißt nicht als Produkt des Zufalls, können wir zugeben, dass zwischen Maschine und Gehirn kein Unterschied besteht. Dabei müsste die Maschine natürlich nicht nur in der Lage sein, ein Gedicht oder Musikstück zu schreiben, sondern dann auch wissen, dass sie es geschrieben hat. Kein Mechanismus kann sich über seine Erfolge freuen, das heißt mehr als nur künstliche Freude signalisieren, was ein leichter Kunstgriff wäre, bei Defekten Kummer empfinden, durch schöne Worte sich geschmeichelt, durch Fehler sich niedergeschlagen fühlen, vom anderen Geschlecht bezaubert, wegen unerfüllter Wünsche zornig oder traurig sein. Sein Gegenargument stützte Turing wiederum auf das Imitationsprinzip und Shakespeare. Seiner Überzeugung nach würde es möglich sein, einen Computer so zu programmieren, dass er einem Fragesteller ungefähr so antworten könnte. In der ersten Zeile ihres Sonetts steht: Shall I compare thee to a summer's day? Soll ich dich einem Sommertag vergleichen? Würde nicht Spring Day, Lenztag, genauso oder besser passen? Es würde nicht ins Versmaß passen. Wie wäre es mit Wintertag? Das würde sich gewiss skandieren lassen. Sehr wohl, doch möchte niemand damit verglichen werden. Würden Sie sagen, dass Herr Pickwick Sie an Weihnachten erinnert? In gewisser Weise. Weihnachten fällt aber auf einen Wintertag. Und ich glaube nicht, dass Herr Pickwick sich an einem Vergleich stören würde. Ich halte Ihren Einwand für unbegründet. Unter einem Wintertag versteht man einen typischen Wintertag, also keinen speziellen wie Weihnachten. Turing fährt fort. Was würde Professor Jefferson sagen, wenn die dichtende Maschine in der Lage wäre, in dieser Weise zu antworten? Ich weiß nicht, ob er der Ansicht wäre, dass die Maschine diese Ansichten nur künstlich signalisiert. Wenn die Antworten so zufriedenstellend und energisch lauten wie oben, glaube ich nicht, dass er das als einfachen Kunstgriff beschreiben würde. Anders gesagt, wenn eine Maschine so offensichtlich echt wie ein menschliches Wesen argumentieren könnte, wie könnte man ihr dann die Existenz von Gefühlen absprechen? Das war Turings These. Allerdings gibt es bis heute keine einzige Maschine, die in der Lage wäre, einen derartigen Dialog zu führen. Nichtsdestoweniger sind manche der führenden Wissenschaftler des Forschungsgebiets künstliche Intelligenz überzeugt, dass Turing mit seinen grundlegenden Überlegungen recht hat. Wolfgang Coy sieht dies trotz aller Wertschätzung für Turings Werk nüchterner. Er hatte Angst vor den emotionalen Seiten des Denkens. Er war ein hochgradig emotionaler Mensch, ganz klar. Und er hatte wirklich Angst vor den emotionalen Seiten des Denkens und hat deshalb versucht, die formalen Anteile des Denkens, die man eben berechenbare nennen kann, völlig rauszuschälen. Und dass er diese formalen Anteile auf eine Maschine übertragen möchte, ist ganz naheliegend. Emotionale Tiefe, die bleibt und die ist natürlich durch so einen Kalkül überhaupt nicht erreichbar. Das Soziale, wenn Menschen miteinander reden, die Tatsache, dass sie mit ihren Körpern aufeinander zugehen, dass sie sich angucken oder eben nicht angucken, dass sie in der Stimme spüren, was der andere meint oder nicht meint, all das ist natürlich durch den Turing-Test überhaupt nicht erfasst. Und ich sehe auch gar keinen Weg, wie das erfassbar wäre. Es gibt eine unendliche Fülle von Tätigkeiten, von denen wir nicht wissen, ob sie berechenbar sind. Diese Welt, in der wir täglich leben, in der wir sind, die ist eine andere als die sehr dürre Welt der berechenbaren Kalküle. Selbst eine simulierte Intelligenz, eine künstliche Intelligenz, hätte ja doch auch den Beigeschmack von künstlichem Aroma oder künstlichen Gebissen. Da wird aber ganz wenig drüber gesprochen, sondern die Ehrfurcht vor dem Wort Intelligenz scheint das Künstliche zu überdecken. Auch wenn Alan Turing mit seiner Prophezeiung in ca. 50 Jahren werde es eine Maschine geben, die das Imitationsspiel vollendet spielen könne, Unrecht hatte, so ist ein anderer Teil seiner Voraussage zumindest in einem gewissen Sinn eingetroffen. Turing hatte geschrieben: Die ursprüngliche Frage, können Maschinen denken, halte ich für zu belanglos, als dass sie ernsthaft diskutiert werden sollte. Nichtsdestoweniger glaube ich, dass am Ende unseres Jahrhunderts der Sprachgebrauch und die allgemeine Ansicht sich so stark gewandelt haben werden, dass man widerspruchslos von denkenden Maschinen reden kann. Mit dem Begriff Intelligenz wird heute in der Tat so inflationär umgegangen, dass angeblich intelligente Waschmaschinen und Fotoapparate in fast jedem Haushalt zu finden sind. Die Werbung scheut sich nicht einmal, Rasierapparate oder sogar Motorenöle als intelligent anzupreisen. Hier liegt der Missbrauch des Begriffes offen zutage. Dennoch sind bestimmte Computerprogramme heute so leistungsfähig, dass manch einer vielleicht tatsächlich der Maschine so etwas wie intelligentes Verhalten zugestehen würde. Wolfgang Coy plädiert deshalb für eine Differenzierung. Im Umgang mit den Maschinen erleben wir halt immer wieder Formen von Brüchen, von Abbrüchen des Arbeitens, die radikal anders sind als alles, was wir mit Menschen erleben. Menschen steigen halt nicht aus mit der Mitteilung, dass jetzt ID-Number so und so viel zu einem Systemabsturz geführt habe. Insofern, selbst wenn Maschinen in irgendeinem Sinne als intelligent bezeichnet werden sollen, dann ist es eine völlig andere Intelligenz, die einen ganz anderen Charakter hat. Ich glaube, dass wir den Intelligenzbegriff auf die Menschen reduzieren sollten, weil wir damit sehr viel anfangen können. Wir können damit sozial etwas aussagen über andere Menschen. Intelligenz ist soziales Verhalten. So. Und soziales Verhalten kann eine Maschine einfach nicht haben. Das ist eine völlig verrückte Vorstellung. Wir können natürlich so verrückt werden, dass wir dieses Verhalten von Maschinen als sozial akzeptieren. Und diese Verrücktheit kann durchaus kollektiv sein. Die Menschen können sich in ihren Einstellungen ändern. Und das sagt Turing eigentlich in dem Aufsatz. Und ich denke, da hat er in gewisser Weise sehr kompliziert etwas vorausgeahnt. Ich glaube nicht, dass er es gewusst hat, aber er hat geahnt, dass sich die Einstellungen der Menschen ändern, wenn sie dauernd mit diesen Maschinen umgehen. Er selber saß 5 Jahre neben diesen Maschinen und hat Funksprüche entziffert, die er, selbst wenn er sie entziffert hatte, nicht verstand. Er wusste nicht, was das bedeutet, was da rauskam. Da kamen irgendwelche Planck-Quadratzahlen, wo bombardiert wurde oder nicht bombardiert wurde, raus. Und seine Idee war, wenn man dauernd ein Hacker ist, also den Begriff gab es natürlich nicht, dauernd ein Hacker ist, dann wird man mit der Zeit zur Maschine ein soziales Verhältnis pflegen. Und das ist etwas, was wir natürlich erleben. In dem Sinne werden die Maschinen intelligenter. Intelligenter, weil die Menschen eher bereit sind, Intelligenz bei Maschinen zu vermuten. Dazu waren sie früher nicht bereit. Insofern verschiebt sich der Begriff. Im Sommer 1950 beschloss Alan, der bis dahin immer nur aus Koffern in Pensionen oder zur Untermiete gehaust hatte, sesshaft zu werden. Er kaufte eine kleine Doppelhaushälfte in Wilmslow, einer Schlafstadt südlich von Manchester, wo er inzwischen in der Computerabteilung der Universität arbeitete. Wer ihn in seinem Haus besuchen kam, war erstaunt über ein unglaubliches Durcheinander von Papieren und Utensilien aller Art, in dem sich Alan aber durchaus wohlzufühlen schien, und wo er zur Entspannung seine Geige spielte. Mit seinen Nachbarn pflegte er freundliche Kontakte und hütete gelegentlich deren kleinen Sohn. Eine Haushälterin kaufte 4-mal in der Woche für ihn ein und versuchte, etwas Ordnung in das häusliche Chaos zu bringen. In dieses Haus brachte Turing mitunter seine Liebhaber mit. Je älter er wurde, desto weniger machte er ein Hehl aus seiner Homosexualität. Ein Umstand, der nicht ungefährlich war, denn diese Neigung wurde in England als krimineller Akt angesehen. Schon Oscar Wilde war nach dem immer noch gültigen Gesetz von 1885 verurteilt worden, das Homosexualität als grobe Sittenlosigkeit unter Strafe stellte, egal ob sie im privaten oder öffentlichen Raum praktiziert wurde. 1952 wurde in Turings Haus eingebrochen und es war ihm klar, dass nur einer seiner gelegentlichen Liebhaber als Täter in Frage kam. Turing zeigte den Vorfall bei der Polizei an, die sehr schnell herausfand, dass der Mathematiker eine Vorliebe für Männer hatte. Die Kriminalpolizei drehte den Spieß kurzerhand um und machte das Opfer zum Täter. Turing hätte sich retten können, wenn er homosexuelle Handlungen abgestritten hätte, denn dafür gab es keinen Beweis. Aber er war nicht bereit, Konzessionen an eine Gesellschaft zu machen, die Homosexualität für pervers hielt, sondern plauderte freimütig über seine angeblich kriminelle Gepflogenheit. Zu dieser Zeit gab es in England und den USA eine Bewegung, Homosexualität als eine Krankheit zu betrachten, die durch hormonelle Schwankungen verursacht wurde. Ärzte hatten dafür die verschiedensten Therapien parat. Andrew Hodges nennt eine Zahl, nach der in den USA bis zum Jahr 1950 rund 50.000 chemische Kastrationen an Homosexuellen vorgenommen worden sein sollen. Vor Gericht wurde Alan Turing für schuldig befunden. Er konnte zwischen einer 2-jährigen Gefängnisstrafe und einer medizinischen Behandlung wählen. Regelmäßige Injektionen mit weiblichen Geschlechtshormonen, die seinen Geschlechtstrieb unterdrücken sollten. Turing wählte die sogenannte Therapie. Ein Jahr lang musste der geniale Wissenschaftler, dem sein Land so viel zu verdanken hatte, in Kauf nehmen, dass ihm Brüste wuchsen und er impotent gemacht wurde. Danach war er frei. Aber er stand noch unter Bewährung und musste, wenn er seinen Neigungen folgen wollte, ins Ausland reisen. Seinen Arbeitskollegen und seinen wenigen Freunden gegenüber erschien er jedoch wieder zuversichtlich und fröhlich. Inzwischen hatte er sich einem ganz neuen Arbeitsgebiet zugewandt. Er entwarf mathematische Theorien über das Zellwachstum und die Morphogenese der Pflanzen. Seine Theorien waren der Zeit weit voraus und nahmen manches vorweg, was in der Zellbiologie erst viel später anerkannt wurde. Ohne jeden ersichtlichen Anlass fand ihn seine Haushälterin dann eines Tages im Juni 1954, kurz vor seinem 42. Geburtstag, entspannt, aber mit Schaum vor dem Mund, tot aus seinem Bett liegen. Neben ihm lag ein Apfel, der offenbar in Cyankali getaucht worden war. Die polizeiliche Untersuchung, die nur sehr flüchtig und oberflächlich vorgenommen wurde, ergab Selbstmord. Es schien auf der Hand zu liegen, für Experimente, die er gelegentlich durchführte, hatte Alan Turing allerlei Chemikalien im Haus, unter anderem ein Glas mit Kaliumcyanid. Aber nicht alle wollten an Selbstmord glauben. Sie nahmen an, dass Alan bei seinen Experimenten etwas verwechselt haben musste und glaubten an einen Unfall. Es gibt jedoch noch eine andere These. Anfang der 50er Jahre wurden in den USA von Senator McCarthy nicht nur angebliche Kommunisten oder ihre Sympathisanten erbarmungslos verfolgt, sondern auch Homosexuelle. Von ihnen glaubte man, dass sie zu allem fähig seien, bis hin zum Verrat der höchsten Staatsgeheimnisse. Im Mai 1951 waren in England zwei hohe Beamte des Außenministeriums, beide Geheimnisträger, spurlos verschwunden. Der Sunday Dispatch hatte daraufhin die Forderung erhoben, dass es an der Zeit sei, der amerikanischen Politik zu folgen und sexuell und politisch Perverse wie Unkraut zu jäten. Wolfgang Coy ist deshalb nicht der Einzige, der weder an die Selbstmord- noch an die Unfallthese glauben mag. Man muss seine Situation zu dem Zeitpunkt überlegen. Er hatte eine Verurteilung als Homosexueller, war gleichzeitig der intelligenteste Mann des Geheimdienstes gewesen, hat es nicht geschafft, seine Ideen, Rechenmaschinen zu bauen, an irgendeiner Großforschungseinrichtung oder Universität umsetzen zu können. In dieser Situation war er mit Sicherheit völlig isoliert und sicher immer wieder verzweifelt. Gleichzeitig war er, das ist ja immerhin auch die Zeit, als der britische Geheimdienst von der Cambridge-Gruppe um Philby und anderen, also KGB-Spionen, unten durchsetzt war, war er dem Verdacht ausgesetzt, er sei als Homosexueller selbstverständlich ein Spion der Russen. Das wurde einfach mit unterstellt. Der britische Geheimdienst selber war in der schwierigen Lage, dass er mit den Amerikanern fast keine Verbindungen mehr hatte, die ihn völlig misstrauten. So. Und in der Situation stirbt Turing. Naja, da gibt es noch andere Thesen als die Frage, ob er Selbstmord begangen hat oder ob er sich geirrt hat bei seinen Experimenten. Da würde ich mal auf The Human Factor von Graham Greene hinweisen. Da gibt es auch einen mysteriösen Tod eines hohen Geheimdienstmenschen, der den Amerikanern zu verdächtig geworden ist. Alles ist offen. Turing ist ein Geheimnis. Und das war ja auch seine Arbeit, das Enigma. Im Forum der Wissenschaft zeichnete Jörg Röttger ein Porträt von Alan M. Turing, Mathematiker, Computererfinder und Agent im Secret Service. Es sprachen Maren Kreumann, Joachim Notke, Ernst Erich Buder, Dieter Hufschmidt und Jens Scholkmann. Regie Till Bergen. Redaktion Wolfgang Kirchesch.